willkommen zur 39. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer bei mir Alexa. Ja, wir nähern uns der 40, hallo. Genau, und Alexander. Und was es mit der 40. Folge und da drumherum zu tun hat, das machen wir am Ende der Sendung. Da werden wir noch ein paar Sachen euch mal auf den Weg geben, auf die ihr euch dann freuen könnt im Rahmen der 40. Folge. Vorab wollte ich ein, zwei Dinge ganz kurz ankündigen. Eine Sache ist, dass ich seit einigen Tagen einen Flatter-Account für Hoaxilla eingerichtet habe. Wer Flatter nicht kennt, vielleicht ganz kurz, ist vom Erfinder von The Pirate Bay, der also sich überlegt hat, wie man Inhalte im Internet ja auch fördern kann, also egal ob Audio, Video oder Bloginhalte, und man meldet sich eben dort an, registriert sich und schießt etwas Geld in dieses System hinein, und andere Teilnehmer dieses Systems können dann ja das, was ihnen gefällt, flattern. Das englische Wort für schmeicheln ist das ja. Und dann kriegt derjenige, der geflattert worden ist, am Ende vom Monat eben Geld ausgeschüttet nach einem Schlüssel. Und bei uns auf der Homepage findet ihr jetzt auch einen Flatter-Knopf, und vielleicht seid ihr selber schon bei Flatter, und wenn ihr meint, dass ihr Hoaxilla unterstützen wollt, dann tut das. Wir selber haben schon einige andere Podcasts und Inhalte im Netz, die wir gut finden, geflattert und haben da schon ordentlich aufs Knöpfchen gedrückt. Also insofern ist das so ein gemeinsames Geben und Nehmen. Und also wer sich dann fragen sollte, was wir tatsächlich damit tun: wir müssen demnächst Software anschaffen für Interviews, die wir planen, und solche drei Dinge. Wir würden irgendwann wahrscheinlich, das planen wir sowieso, mal ein Gewinnspiel machen wollen und würden sicherlich ja, die Preise dann über Flatter damit ausschütten. Also all solche Dinge. Wir würden da nicht von den Urlaub fahren. Wahrscheinlich würde das auch nicht so viel geben. Es sei denn, es ist dienstlich. Es sei denn, es ist dienstlich und ihr finanziert uns zum Beispiel mal eine Forschungsreise zum Loch Ness oder so. Dann, nein, nach Neuschwabenland. Oder Neuschwabenland. Aber das ist ja saukalt. Ja. Alexa ist nämlich ziemlicher Frostköttel. Ich glaube nicht, dass du dich auf Superwürfel. Es kommt immer auf die passende Kleidung an. Würdest, genau. Und am Anfang nochmal ganz kurz: wir haben jetzt so oft unseren Moderatoren gedankt und allen Leuten gedankt, die uns E-Mails schreiben, die im Forum aktiv sind, aber es gibt noch eine Sparte von Leuten, denen wir sicherlich mal unseren Dank ausgeben müssen. Und das sind inzwischen die Leute, die uns bei Twitter folgen. Ja. Ich nenne da mal Pego Unterstrich zum Beispiel. Schönen Gruß nach Hagen von dieser Stelle aus, der irgendwie grundsätzlich retweetet, wenn wir eine neue Folge draußen haben, der immer wieder auffordert, uns zu folgen, weil er unseren Inhalt toll findet. Ja, vielen Dank dafür. Echt super, danke. Oder auch Ralf Nausk, um ihn mal mit seinem Twitter-Namen zu nennen, der ja auch immer für uns Werbung schlägt. Also auch all die Leute bei Twitter, wir haben jetzt zwei nur genannt, aber all die, die uns retweeten, die uns gut finden. Chris601 fällt mir noch ein, der uns immer beim Geocachen nachts hört. Also all diesen Leuten nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr auch da Werbung für Hoaxilla macht, und macht das weiter. Das finden wir sehr, sehr gut, und wir erreichen damit immer mehr Leute, die wir an das skeptische Denken heranführen können und vielleicht für das ein oder andere interessante Thema interessieren können und das Wissenschaft eben spannend ist. So, lange Einleitung diesmal. Eigentlich wollen wir die ja nicht halten, aber wir hatten ja ein, zwei Dinge zu sagen, und wir werden jetzt erstmal eine Story der Woche machen, die mal wieder sehr schön von Alexa. Unter Hochspannung. Ja, unter Hochspannung, sehr schön, Alexa. Hat die nämlich rausgesucht, und da geht es nämlich auch um Elektrizität. Genau wie in unserem Thema der Woche dann hinterher, Kugelblitze. Wobei, ist es wirklich Elektrizität? Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Machen wir jetzt erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Ja, bei der Story der Woche dreht es sich diesmal um unseren Freund Thomas Edison, dem wir sehr viel zu verdanken haben, gerade auf dem Gebiet der Elektrizität natürlich. Allerdings hatte der gute Mensch auch ein etwas dunkleres Kapitel in seinem Berufsleben, von dem man vielleicht nicht so viel weiß, denn er stand in furchtbarer Konkurrenz zu einem gewissen George Westinghouse, und dieser war ein Verfechter des Wechselstroms, der auch besser sozusagen zu verteilen war und an die Häuser und an den Mann und die Frau zu bringen war, während Thomas Edison natürlich auf den Gleichstrom gesetzt hat, der aber nur wenige Blocks weit zu transportieren war und einfach dazu führte, dass die Leute ihren eigenen lauten Generator am Haus stehen haben mussten. Und im Zuge dieses riesigen Konkurrenzkampfs hat er eine ziemlich üble Kampagne gefahren, um auf eine vermeintliche größere Gefährlichkeit von Wechselstrom im Gegensatz zu Gleichstrom hinzuweisen. Also er hat ganze Städte mit Flyern überschüttet und hat auch durch einen Gehilfen, ja, Haustiere kann man fast sagen, oder überhaupt kleine Tiere ankaufen lassen, die dann auf schreckliche Weise durch Wechselstrom umgebracht wurden. Er hat immer darauf geachtet, dass da vielleicht auch ein paar Zeitungsvertreter dabei waren, die das Ganze mitgekriegt haben. Und dann im Prinzip schlechte Kritiken geschrieben haben oder Westinghouse sozusagen an den Karren gefahren sind und darauf hingewiesen haben, wie gefährlich doch Wechselstrom ist. Daraus ist hinterher sogar noch was anderes entstanden. Genau, Alexa, ne? genau. Daraus ist nämlich letzten Endes der elektrische Stuhl entstanden, weil man nämlich irgendwann mitgekriegt hat, dass es möglich ist, sozusagen eine humane Art der Hinrichtung durch elektrischen Strom durchzuführen, wobei das Wort natürlich oder der Begriff ganz furchtbar ist. Und man ist darauf aufmerksam geworden und hat Thomas Edison um Daten gebeten, was er zunächst abgelehnt hat, weil er absolut gegen die Todesstrafe war. Und als er dann noch etwas drüber nachgedacht hat, da hat er sich dann gedacht, ach, das packe ich doch meinem Kollegen da auf die Schippe. Und hat gesagt, hier wendet euch mal an Westinghouse und der kann euch da behilflich sein und hat auch den passenden Generator dafür. Und das Ganze hat dann eben dazu geführt, dass man mit Wechselstrom eben Hinrichtung durchgeführt hat. Tja. Stimmt das oder stimmt das nicht? Alexa hat da aber ganz schön fiese Dinge rausgesucht über Thomas Edison. Great Scott. Naja, das klären wir dann mal am Ende der Sendung auf, ob das wirklich eine wahre Geschichte ist oder ob Alexa da sich so ein, zwei Dinge ausgedacht hat dazu. Thema der Woche. Ja, jeder hat schon von Ihnen gehört. Jeder glaubt da was drüber zu wissen. Die meisten glauben auch, dass sie wirklich real existent sind. Aber so ganz genau wissen tut's keiner. Ich rede von Kugelblitzen. Ja, genau. Und ja, also ich war bei unserer Recherche, die wir dann angestrebt haben, erstmal überrascht, weil ich gedacht habe, naja, das ist wirklich was Ähnliches wie UFOs, aber es gibt offensichtlich so viele Sichtungen des Kugelblitzes, dass also der aktuelle Wissensstand zumindest ist, es gibt irgendetwas, was diesem Phänomen nahe kommt, man weiß aber noch nicht genau was. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Und Alexa, du hattest mal so die ersten Augenzeugenberichte Also eine ganz frühe Sichtung aus dem 17. Jahrhundert, genauer gesagt von 1638, spielt in England und dort in einer Kirche, wo durch einen Kugelblitz, der ungefähr so 2,4 Meter groß war im Durchmesser, 5 Leute getötet wurden und ungefähr 60 Menschen verletzt wurden. Dieser Kugelblitz ist durch die Kirche geschwebt, hat dort auch einiges an Schaden angerichtet, also definitiv das Mobiliar auch zerstört und natürlich auch Menschenleben gekostet. Hat sich dann geteilt und ein Teil ist durch ein Kirchenfenster entschwunden, nachdem das Kirchenfenster zu Bruch gegangen war. Und ein anderer Teil dieses Kugelblitzes ist irgendwo in der Kirche verschwunden. Und die Auswirkungen von diesem speziellen Kugelblitz waren natürlich verheerend. Das ist nicht bei allen Sichtungen so. Wenn man dann mal ein anderes Erlebnis nimmt, neueren Datums, das erzählt dann, wie ein Kugelblitz bei einem Gewitter, auch das vergaß ich eben zu erwähnen, also das Ganze, was ich in der Kirche geschildert habe, das trug sich zu während eines schrecklichen Gewitters. Und auch in der nächsten Geschichte eben findet ein Gewitter statt und im Zuge dessen wird irgendwo in einem Haus die Tür geöffnet und durch diese Tür schwebt ein Kugelblitz herein und schwebt ca. 60 cm über den Boden, relativ langsam, also nicht hektisch und auf Zickzackkurs, sondern relativ langsam und stetig und verschwindet dann sozusagen von alleine wieder, nachdem es fast durch das ganze Haus geflogen ist, also auch eine Treppe hoch und in die höheren Stockwerke. Und die Person, die das Ganze beobachtet hat, vermutet, dass der Kugelblitz dem Luftzug gefolgt ist durch das Haus. Und dann verschwindet dieser Kugelblitz auch so schnell, wie er gekommen ist, wieder. Und die Person berichtet noch weiterhin, soweit das Gedächtnis da mitspielt, waren die Farben, die da zu beobachten waren, orange und vielleicht etwas blau. Genau, er beschreibt, glaube ich, da war er 46 Jahre ist das her, wo er das beschreibt. Das genau, ist natürlich eine lange Zeit, genau. Genau. Wir haben dann mal bei Brian Dunning auch mal nachgeforscht, der den Podcast Skeptoid macht. Ja. Der sagt in seiner Folge zu Kugelblitzen, die er gemacht hat, die können wir euch übrigens auch sehr empfehlen, wenn ihr euch das mal anhören wollt. Er hat mal so 4 Punkte aufgegriffen, die speziell so auf Kugelblitze gut zugreifen. Der erste Punkt ist, dass man bisher Kugelblitze in der Form, wie sie beschrieben worden sind, noch nicht in einem Labor wirklich befriedigend reproduzieren konnte. Also wir kommen da später nochmal viel genauer drauf, aber vielleicht an dieser Stelle schon mal, man kann zwar Teile dieser Phänomene reproduzieren, aber nie das Ganze. Phänomen in der Gänze. Das liegt vielleicht auch mit an dem nächsten Punkt, der da aufgeführt wird. Wobei, greif's gerade vor, also im Unterschied zum normalen Blitz ist es eben so, dass alle normalen Blitze, alle Varianten, die es da gibt, im Labor zu reproduzieren sind. Also wenn man das genau beschreiben kann. Ne? Also das ist so der erste Punkt, den er in seinem Skeptor-Podcast feststellt. Mhm. Dann der zweite Punkt, wenn du ihn dann machen... Mhm. Ja, das Problem ist mit diesem Phänomen, dass es so vielseitig und vielschichtig ist. Das liegt natürlich auch daran, dass man sich nur auf Augenzeugenberichte verlassen kann. Aber es ist so vielschichtig, dass es eben so viele Teile eines Phänomens gibt, die unmöglich alle mit einer Theorie oder einer Hypothese zu beschreiben sind. Ja, genau. Dritter Punkt, den er nennt, ist, dass es kein Foto und auch kein Video gibt, das so verlässlich und so real ist, dass man glauben könnte, dass es tatsächlich ein Kugelblitz ist und dass es nicht eine andere Erklärung gibt. Das meiste, was dann oft gezeigt wird, ist das sogenannte San Elmo Feuer oder das Elms Feuer, wie es in Deutschland heißt. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Also es ist doch kein dokumentiertes Ereignis in der Natur sozusagen aufgenommen worden, auf das man sich verlassen könnte. Mhm. Und er führt noch einen vierten und letzten Punkt an. Wenn du ihn vielleicht noch machen wolltest, Alexa. Ja, also wenn man sich mal elektromagnetische Theorie anschaut, dann ist dort einfach ein solches Phänomen nicht vorgesehen. Also keine physikalische Eigenschaft, von der man weiß, würde von vornherein so ein Phänomen hervorbringen können. Genau. Und in dieser Form, in der es also in diesen Augenzeugenberichten auftaucht, scheint es erstmal nicht zu existieren. Genau. Kommen wir dann erstmal zum St. Elms Feuer, was häufig auch mit dem Kugelblitz verwechselt wird. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis an alle da draußen. Also wir sind absolut keine Physiker. Wir uns das wird man merken, sind wirklich Grenzen gesetzt in dem, was wir hier beschreiben. Und da nochmal der Aufruf grundsätzlich, wenn ihr euch mit Physik gut auskennt und meint, da habt ihr etwas falsch erklärt oder ungenau erklärt, dann teilt uns das mit, schreibt uns eine Mail an info@truxilla.de oder aber, was besonders schön wäre, und das haben ja auch schon einige in der Vergangenheit gemacht, ruhig aus mein kleines Audio-File aufnehmen, MP3 daraus basteln und uns das dann schicken. Also wenn wir irgendwo ungenau liegen oder an einzelnen Stellen, werden wir auch einfach uns weigern, das zu erklären, weil wir das einfach nicht hinkriegen als Nicht-Physiker. Wenn ihr da meint, ihr habt da mehr Informationen drüber oder könnt das besser, dann schickt uns das einfach mal zu. So. Kommen wir also zum Elmsfeuer, St. Elmsfeuer oder auch Eliasfeuer genannt. Und das ist eine durch elektrische Ladung hervorgerufene Lichterscheinung. Das eine Corona-Entladung. Genau, so nennt man das. Und benannt nach dem Bischof Erasmus von Antiochia, italienisch Elmo genannt. Und das ist der Schutzpatron der Seeleute. Und dieses St. Elmsfeuer wird sehr häufig an den Masten von Schiffen gesehen. Ja, genau, also das ist ein Charakteristikum, wird oft an hohen spitzen Gegenständen beobachtet. Das können Schiffsmasten sein, das können aber auch Bergspitzen sein oder sogar Stacheldrahtzäune. Es kann auch an den Frontscheiben von Flugzeugen auftreten. Man hat übrigens auch teilweise Kugelblitze in Flugzeugen beobachtet. Genau. Aber wie gesagt, also es ist nicht zu verwechseln mit dem Elmsfeuer, weil doch die Eigenschaften durchaus andere sind. Genau, da werden wir auch noch ein YouTube-Video verlinken. Ein relativ langes Video aus dem Irakkrieg, wo ein Flugzeug durch einen Gewittersturm fliegt. Und dann gibt es dann eine Stelle, wo so ein St. Elmsfeuer an dem Flugzeug auftritt. Also wenn man das sieht, man erkennt sofort den Unterschied zu den Schilderungen. Genau. Ja, und es ist also dann eben so, dass es offensichtlich durch eine Gasentladung irgendwie stattfindet, also elektrische Ladungen bauen sich auf und dann fängt ein Gas an, irgendwann zu leuchten, und das sind eben die Gase Sauerstoff und Stickstoff, die dann in der Atmosphäre aufleuchten und zum Leuchten angeregt werden durch diese Energieaufnahme. Genau. So habe ich das zumindest verstanden. Aber gibt es denn Eigenschaften beim Kugelblitz, die in fast allen Berichten ähnlich oder gleich sind? Genau, da gibt es nämlich eine Aufstellung. Genau, also wir haben ja gerade schon gesagt, das ist sehr unterschiedliche Schilderungen grundsätzlich zum Thema gibt. Aber es hat mal, ich glaube aus dem Jahr 1972 ist diese Aufstellung, jemand sich die Mühe gemacht, mal alle Literatur durchzuschauen und hat also einige Punkte aufgeführt, die bei allen Schilderungen zu Kugelblitzen auftauchen. Und also der erste Punkt, der scheinbar immer auftaucht, ist, dass sie fast immer simultan mit normalen Blitzen, die vom Himmel in die Erde einschlagen, auftreten. Das ist sozusagen der erste Punkt. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, genau. Dann sind sie natürlich, wie der Name schon sagt, grundsätzlich kugelförmig. Manchmal sind sie glatt, manchmal haben sie aber auch so ausgefranste Enden oder ausgefranste Oberfläche, wenn man so will. Genau, sie sind im Durchmesser von 1 bis 100 Zentimeter, also 1 Meter groß, aber meist meistens liegen sie so im Bereich von 10 bis 20 Zentimetern von der Größe her. Genau, die Helligkeit ist so gelagert, dass sie bei Tageslicht gut zu sehen sind. Also man kann das ungefähr grob vergleichen mit einer Lampe, mit einer gebräuchlichen. Genau, genau. Und es gibt viele Farben, in denen so ein Kugelblitz dann leuchten soll. Entweder rot, orange und gelb. Das sind so die drei, die so am häufigsten beschrieben werden. Und darauf, das sind also die meisten Beschreibungen, nennen diese drei Farben. Genau, und die Dauer eines solchen Phänomens, die reicht von ungefähr einer Sekunde bis mehr oder weniger etwas über einer Minute. Und die Helligkeit, das ist das Besondere, bleibt während dieser Zeit ungefähr konstant. Genau, genau. Und eine weitere Besonderheit, die auch ein großes Problem bei den Erklärungsansätzen liefert, ist, dass sie meistens horizontal sich bewegen, mit einer Geschwindigkeit von wenigen Metern pro Sekunde. Also sie rasen nicht, sondern sie sind relativ langsam, bewegen sich horizontal. Manchmal allerdings auch vertikal nach oben oder bleiben schwebend stehen oder bewegen sich ja in viele unterschiedliche Richtungen relativ schnell. Aber das Gros beschreibt eine horizontale, relativ langsame Bewegung. Genau, wobei viele Leute auch beobachten, dass es ja eine kreisförmige Bewegung gibt, dass die Kugel also rotiert. Rotiert, genau, genau. Selten beschreiben die Leute, die einen Kugelblitz gesehen haben, Hitze. Das ist nämlich auch eine Sache, die habe ich mich gefragt, als ich angefangen habe, mich da einzulesen. Das wäre ja wirklich ein wichtiger Hinweis, ob diese Kugel, wenn man ihr nahe kommt, Hitze abstrahlt oder nicht. Das ist wirklich nicht in allen Fällen so. Genau. In vielen zwar, aber nicht in allen. Genau. Was meist ist, das ist, wenn der Kugelblitz sich auflöst, dass dann so eine Wärme genau, das kann fast bis hin zu einer Explosion gehen. Ne? Genau. Ja, dann wird häufiger beschrieben, dass so ein Kugelblitz eine Affinität für metallene Objekte hat und also an metallenen Leitern entlang wandert. Also Zäune zum Beispiel, dass da drauf der Kugelblitz sich dann dran lang bewegt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der also das Ganze dann schon sehr schwierig macht, wissenschaftlich zu erklären und der auch von manchen Wissenschaftlern deswegen aus den Augenzeugenberichten ausgeschlossen wird, beziehungsweise die Leute, die das berichten, werden eben in eine solche Sammlung nicht mehr mit aufgenommen, dass nämlich ein Kugelblitz auch nicht nur im Gebäude sich fortbewegen kann, zum Beispiel durch offene Türen, wie wir gehört haben, sondern dass er auch durch geschlossene Fenster und Türen hindurch erscheinen kann und sich hindurch bewegen kann. Genau, und dann kommt das, was du schon erwähnt hattest, dass einige sogar in Flugzeugen, in metallenen Flugzeugen aufgetaucht sind. Wie unwahrscheinlich das eigentlich wäre, genau. Genau, und dass sie sowohl ins Flugzeug rein als auch wieder raus ohne jegliche Beschädigung gekommen sind. Also das ist dann schon schwierig in die Erklärung mit einzubeziehen. Genau. Und das Verschwinden des Balls ist meist, des Kugelblitzes ist meist sehr schnell und entweder ist es ganz leise und er ist dann plötzlich weg oder es gibt einen Knall oder eine Explosion. Genau. Und das findet man oft in älteren Berichten, also aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, dass nämlich ein Geruch von Ozon oder vor allen Dingen Schwefel zu finden ist, nachdem der Kugelblitz verschwunden ist. Ja, genau. Also das sind so 14 Punkte, die aufgeführt werden, die so fast alle Sichtungen gemein haben in den Beschreibungen. Und ja, die Wissenschaftlichkeit muss jetzt gebieten zu sagen, wir versuchen das in einem Labor zu replizieren. Und wenn wir all das in einem Experiment nachgebildet haben, dann wissen wir, was ein Kugelblitz ist. Und das ist bisher noch niemandem wirklich gelungen. Wobei es mit anderen Phänomenen logischerweise, wie du schon erwähnt hast, geklappt hat. Also alles, was sich mit Elektrizität und Blitzen alleine zum Beispiel alleine erklären lässt, das lässt sich natürlich im Labor replizieren, genau. Nur eben dieses Phänomen nicht. Genau, und das ist jetzt eine Besonderheit des Kugelblitzes. Und wir gehen jetzt mal so einige Modelle, soweit wir sie euch vernünftig erklären können, durch. Ja, ich bin da echt an meine Grenzen gestoßen, muss ich sagen. Und also was eine grundsätzliche Aussage ist, die man festhalten kann, dass die meisten Forscher dazu tendieren, den Kugelblitz durch Plasma letztendlich zu erklären. Und Plasma soll, da geht's schon los, was ist genau Plasma? Also eine Art energetische Masse sozusagen, die zum Leuchten angeregt wird, meist sehr heiß ionisiertes Gas, genau, was dann zum Leuchten angeregt wird und Das ist Plasma, wie gesagt, wer Plasma da schöner beschreiben kann. Also wir haben, werden einige Artikel verlinken, wo dann auch die genaue Definition von Plasma drin steht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wirklich entscheidend. Das Problem bei Plasma, was man durchaus im Labor erzeugen kann, und man kann das auch energetisch aufladen, ist, dass Plasma in der Regel hat, nach oben entweicht relativ schnell. Ja, einmal das, also es würde aufsteigen und nicht parallel über den Boden schweben und es würde die Energie logischerweise relativ schnell abgeben, sodass dann eigentlich die Helligkeit kontinuierlich abnehmen müsste, während die Leute das Phänomen beobachten. Aber in den meisten Augenzeugenberichten kommt dieser Teil eben nicht vor. Genau, es gibt einige Forscher, die also schon Plasmakugeln im Labor erzeugt haben, die so ähnlich aussehen. Da werden wir einige Videos diesmal verlinken. Nein, weil das Problem ist dann eben die Formstabilität der Kugel, das ist da auch nicht gegeben. Also wenn so ein Plasmaball Energie abgibt, verändert sich dann auch die Form der Wolke und die Kugelblitze sind grundsätzlich ja immer sehr, sehr stabil. Also insofern ist das also relativ schwierig darzustellen. Also wer sich dann vielleicht den Spaß macht, sich die Videos anzugucken, der wird sehen, dass da teilweise tatsächlich kugelförmige Gebilde erzeugt werden können, aber die wirklich innerhalb von wenigen Sekunden an Form und auch an Leuchtkraft verlieren. Also das Ganze verpufft sozusagen innerhalb Sekundenschnelle und ist eigentlich nicht konsistent mit den Beobachtungen, die gemacht worden sind. Genau. Also das ist sozusagen aber erstmal eine Grundüberlegung, dass es also eher mit Plasma zu tun hat, also ionisiertes Gas, als mit reiner Elektrizität. Das ist so ein erster Punkt. Dann gibt es eine Erklärung überlagernde Mikrowellenfelder. Ja. Das haben wir häufiger gefunden, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Und da sind wir wieder bei unserem Maser, ne? Ja, genau. Und erstaunlicherweise ist es dann so, dass Brian Dunning selbst sagt, also nachdem er selber so eine Theorie zweier Russen beschreibt, ich sag mal auf Englisch, if you find yourself asking, what the heck is he talking about? You're also, not alone. wenn ihr euch also fragt, was zum Henker erzählt er da gerade? Die Theorien sind derartig kompliziert, die da aufgebaut werden. Es geht da also um Maser, also um konzentrierte Mikrowellenstrahlen, die erzeugt werden sollen in der Atmosphäre beziehungsweise in den Wolkenlagen bei Gewittern, die dann dafür sorgen, dass Energie sich irgendwie aufschaukelt. Also kurzum, viele Physiker selber sagen, das ist so abgefahrene Theorie, Gedöns, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Insofern, wer sich das durchlesen möchte, überlagernde Mikrowellenfelder, kann das gerne tun. Was offensichtlich ganz gut funktioniert, aber dann auch eher wieder sowas ist wie Plasma, ist, dass man offensichtlich ein Streichholz in eine Mikrowelle packen kann, unter bestimmten Dingen das anzünden kann und dann tatsächlich in... Würde sich dann am oberen Rand der Mikrowelle, an der Decke sozusagen, eine Kugel formen. Genau, wir verlinken ein Video, weisen aber auch an dieser Stelle schon darauf hin, nicht nachmachen, dass wir für nichts verantwortlich sind, falls irgendwer auf die Idee kommen sollte, irgendwie sowas eine Mikrowelle in die Luft zu jagen. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Wir können euch aber das Video angucken, eine Idee dafür gewinnen, wie so ein Plasmaball dann aussieht. Ganz vielversprechend, auch da werden wir Videos verlinken, sind dann Experimente, die so eine Silikat- oder Silikat-Theorie eher... Ja, also das sagt im Prinzip, dass ein Blitz ins Erdreich einschlägt und das dort befindliche Siliziumdioxid wird in Silizium und Sauerstoff zerlegt. Das heißt, es bilden sich eben Mikroteilchen, die wiederum reagieren sozusagen mit dem im Erdreich befindlichen Kohlenstoff und es tritt sozusagen, es bilden sich kleine Strings, wenn man so will. Und diese Strings wiederum, die lagern sich kugelförmig in einer Art Wolke an. Und das Ganze ist dann natürlich unter Zuführung von Energie leuchtend und auch in der Lage, eine wirkliche Leuchtkugel zu formen. Das kann man in dem Video ganz gut sehen. Genau, die wandern dann so auf dem Boden liegend quasi voran. Die hüpfen mehr so, ne? Ja, sie hüpfen so ein bisschen. Und das ist also an der Universidad Federal de Pernambuco von Antonio Pavao und Gerson Paiva nachgeprüft worden. Und da gibt es auch einige Videos, die dann die Herren verlinkt haben, wo man sich das dann anschauen kann. Auch die werden wir ins Forum stellen, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sie leben ungefähr 8 Sekunden, sind Tischtennisball groß, diese Siliziumdampfbälle. Und das ist schon mal nicht so unähnlich einem Kugelblitz, aber eben erfüllt auch nicht alle Kriterien, die wir vorgenannt haben, die Kugelblitze so erfüllen sollen. Ja, Eine weitere Theorie, da kommt diesmal ein deutscher Plasmaphysiker. Recht neu eigentlich, von 2008, ja. Genau, ein deutscher Plasmaphysiker von der Berliner Humboldt-Universität zum Tragen, nämlich Gerd Fußmann. Mhm. Und der hat eigentlich einen relativ einfachen Versuchsaufbau gemacht. Er hat ein Gefäß mit Wasser gefüllt, hat zwei Elektroden da eingesetzt und legt eine Spannung von 5 Kilovolt an. Und dann entstand dabei ein Gebilde das leuchtendes Gebilde, was aussah letztendlich wie so ein Kugelbit so ein bisschen. Also keine raue Oberfläche, sondern eine glatte Oberfläche. Genau, auf jeden Fall. Genau. Ganz im Gegensatz zu diesen Silizium-Geschichten, die haben wirklich so eine knistrige, wuselige, aufgeraute Oberfläche. Ja, genau, die gehen ein bisschen mehr so in Richtung Wunderkerze und dieses Wasserding sehr, sehr glatt. Mhm. Und also auch da ist es dann wieder so, dass es also ein Plasmoid aus ionisierter Wassermolekülen dabei entsteht. Wobei das wirklich sehr, sehr schnell verpufft ist. Das sah also mehr aus wie so eine, nicht Stichflamme, aber so eine Verpuffungsflamme, eine Runde. Das ist die Frage, ob das dann letztendlich in der Realität auch so funktioniert, man wenn ein Blitz ins Wasser einschlägt. Aber auch da werden wir nochmal ein Video, das ist das Spiegel Online, gab es dann etwas längeren Bericht, so von 1,5, 2 Minuten, den stellen wir nochmal ein, wo man sich das nochmal schön angucken kann. Also auch eine theoretische Erklärung. Jetzt kommt meine Lieblingstheorie, die ich überhaupt nicht erklären kann. Wird genannt Aerodynamic Vortex oder also so ein Wirbelsturm-Theorie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann es also beim Gewitter auftreten durch einen Blitzeinschlag, dass es zu Verwirbelungen der Luft kommt, die eine Art kleinen Wirbelsturm kreieren und dass sozusagen dann unter Umständen ein Plasmoid dann auch wieder sich in dem Zentrum dieses Wirbelsturms relativ stabil hält, anfängt zu leuchten und dieser Mini-Wirbelsturm wandert dann über die Erde und nimmt diesen Plasmaball, der nach außen sichtbar, wenn es dunkel ist, leuchtet und nur sichtbar ist, dann so ein bisschen mit, dann sieht das so aus, ob das wandert. Aber würde man einen Mini-Wirbelsturm nicht irgendwie auch an anderen Phänomenen noch sehen, als an so einer Kugel, die sich da gebildet das hat, ist würde die man Frage. Da nicht mal irgendwas anderes beobachten? Das ist die Frage. Also wir werden das mal verlinken für all diejenigen, die mit Meteorologie und Physik sich sehr, sehr gut auskennen, können sich das nochmal durchlesen. Also das war auch schon wieder eine derartig komplizierte Theorie. So wie ich es jetzt erklärt habe, habe ich es verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dann wäre sicherlich dabei. Aber ihr seht schon auch da, je nachdem, welche Theorie es ist, ist es immer nicht ganz eindeutig zu erklären und vor allem nicht ganz befriedigend zu erklären. Ob das dann ein Kugelblitz ist oder nicht. Jetzt haben wir ganz furchtbar viele physikalische Phänomene beschrieben. Es gibt aber vielleicht auch noch ein neurologisches Phänomen, was man da auch in Betracht ziehen sollte. Genau, und zwar das Phänomen der transkranialen magnetischen Stimulation. Und das ist eigentlich eine Geschichte aus der Physiologie, die länger bekannt ist. Also letztendlich kann man Reize erzeugen, also die man wahrnehmen kann, indem man das Gehirn mit elektrischen Strömen reizt oder auch mit magnetischen Strömen letztendlich. Also vergleichbar ist das Ganze mit dem, was man bei Epileptikern während eines Anfalls beobachtet. Ich glaube, die beiden Forscher, die das untersucht haben, 2008, Bruder, Schwestern, keine Ahnung, die haben das also vor allen Dingen bei Patienten, die wegen epileptischer Anfälle in Behandlung waren, beobachtet und haben festgestellt, dass es da durchaus Parallelen gibt zu dem, was beobachtet wird, subjektiv von Leuten, die Kugelblitze gesehen haben. Genau, also letztendlich ist es dann eben so, dass durch dieses massive Magnetfeld, wenn also ein Blitz in der Nähe einschlägt, das Gehirn dahingehend beeinflusst wird, dass einfach ein heller visueller Reiz wahrgenommen wird, der in Wirklichkeit gar nicht existiert. Und das wäre dann eine Erklärung auch für einen Kugelblitz. Ja. Eine weitere Erklärung, die dann aber schon fast ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack ist, aber von mir aus nennen wir sie noch, ist die Tatsache, dass es natürlich sogenannte Nachbilder auch auf der Netzhaut gibt. Genau, das Nachleuchten. Genau, also wenn ein Blitz dann einschlägt und man sieht den und dann hat man so einen weißen Punkt im Auge und guckt nach links und rechts, dann bewegt er sich im Zimmer herum. Ja. Das Problem ist wirklich, dass das nur einen Teil des Ganzen beschreiben würde. Das würde natürlich nicht erklären, wenn eine Kugel im Haus irgendwelche Zerstörungen anrichtet oder Menschen tötet. Da stößt man dann wieder an die Grenzen dieser Behauptung. Genau, das wäre eher ein Beispiel dafür, dass das Ding einfach durch die Wohnung wandert und nichts kaputt macht. Ja, und dann letztendlich hat die Hoaxmaster selber noch eine Theorie aufgestellt, was denn ein Grund für den Kugelblitz sein könnte. Ja, meine neue Lieblingserklärung für alles, nämlich Infraschall, der bei einem Gewitter durchaus mal auftreten kann, der unter Umständen optische und vielleicht auch Audio-Phänomene erklären könnte. Allerdings auch da stößt man dann wieder auf die Grenze, wenn es um tatsächlich stattgefundene Zerstörung geht durch einen Kugelblitz. Genau, da haben wir auch eine Folge zugemacht zum Thema Infraschall. Mir ist gerade ein bisschen entfallen. Ich glaube, Folge 13 sogar. Müsst ihr nochmal gucken, aber wir haben immer eine Folge Geistererscheinung durch Infraschall gemacht und da gehen wir auf das Thema noch ein bisschen mehr ein. Wir stellen fest, es gibt zu viele unterschiedliche Aussagen über dieses Phänomen, um eine einheitliche Behauptung und Hypothese aufstellen zu können. Genau. Und was man auch noch natürlich der Fairness halber wieder sagen muss, man muss eigentlich auch die Nullhypothese noch mit in Betracht ziehen, nämlich auf die Tatsache, dass es so etwas wie einen Kugelblitz gar nicht gibt. Genau. Also insofern ist das ein wissenschaftliches Thema, was sicherlich weiter verfolgt werden muss. Eine der Folgen, wo wir euch mal wieder nicht eine konkrete Antwort zugeben können. Aber wir wollen euch damit auch ermutigen, so wie wir das gemacht haben, euch mal verschiedene Theorien durchzulesen. Wie gesagt, wir sind nicht mehr in der Lage, dann letztendlich die Theorie zu verifizieren. Man kann sich aber durch das Internet und durch andere Quellen durchaus einige Dinge anschauen, Videos auch anschauen. Also Zeugenaussagen zum Thema Kugelblitze finden sich im Internet wirklich wie Sand am Meer. Da kann man dann seine eigene Sammlung ins Leben rufen und das alles auswerten. Genau, und ansonsten kann man aber auch mal schauen, was da in den Laboren weltweit läuft. Und ja, das ist mal so eine Idee, so ein Überblick, wie der aktuelle Forschungsstand zu Kugelblitzen ist. Und vielleicht tut sich ja mal irgendwann wieder was und es geht wieder durch die Medien, die Erklärung für Kugelblitze ist erfunden. Dann können wir das natürlich gerne mal wieder aufgreifen. Mhm. Ja, Alexa, dann würde ich sagen, dann lösen wir jetzt mal auf die Geschichte über den elektrischen Stuhl und Thomas Edison, was denn da wohl dran ist. Ja, ich glaube, da ist meine Fantasie mit mir durchgegangen, oder? Tja, man weiß es nicht. Dann machen wir erstmal die Auflösung der Story der Woche. Die Auflösung. Ausnahmsweise habe ich mal wieder eine wahre Geschichte erzählt heute. Das Ganze hat sich so ziemlich genau so zugetragen und ist später bekannt geworden unter dem Titel The War of the Currents. Und es war tatsächlich so, dass Edison und Westinghouse einen furchtbaren Konkurrenzkampf ausgetragen haben, der dann letzten Endes darin resultierte, dass man im Staat Albany die Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl eingeführt hat und die erste Person, der erste Verbrecher sozusagen oder Gefängnisinsasse, der so hingerichtet wurde, war William Kemmler, ein 28-jähriger überführter Mörder. Und die Menschen, die diese schreckliche Hinrichtung beobachtet haben, haben gesagt, dass das Ganze relativ lange gedauert hat und ein furchtbares Schauspiel gewesen ist. Allerdings gab es auch Menschen, die gesagt haben, dass das Ganze eine tatsächliche humane Art der Hinrichtung ist. Also der Commissioner on Humane Executions hat tatsächlich gesagt, das sei der absolute Durchbruch und sei zukunftsträchtig. Das Ganze ist natürlich äußerst makaber. Und es gibt eine Autorin, die hat 1992 ein Buch rausgebracht. Ein Autor war das und hat 1992 ein Buch rausgebracht und dort gesagt, dass Kemmler nicht nur ein Hingerichteter war, sondern auch ein Opfer eben in diesem War of the Currents. Mhm. Ja. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Und gruselig und makaber. Genau, genau. Wo du gerade sagst, War of the Currents, was mir gerade einfällt, völlig ab vom Thema, aber wir haben sowieso noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben kürzlich auf Arte eine wunderbare Dokumentation namens Der was Positives. Du willst mit einer High Note enden, ne? Genau. Der Puderkrieg mal gesehen. Und der Puderkrieg, da geht es um den Kampf der beiden Konkurrentinnen, Helena Rubinstein und Elizabeth Arden. Genau, also wie zwei Kosmetikunternehmen in Amerika zur Jahrtausendwende fast, muss man ja sagen, oder Jahrhundertwende, Quatsch, in dem Fall, also Beginn des 20. Jahrhunderts, gegeneinander konkurrierten und ein Kleinod einer Dokumentation. Ja, wirklich gut gemacht. Und die musste selbst ich mir als Mann angucken. 90-minütig, ne? Ja, 90-minütig. Gibt's auch bei YouTube, wer gerade einen Klavierton gehört hat, hat das dann mitbekommen, dass ich gerade mal danach gesucht habe, weil ich mich da gerade daran erinnert habe. Die verlinken wir mal als Bonus hinten dran, weil das ist eine schöne Geschichte, die man sich sicherlich mal angucken kann. Kein Hoax. Kein Hooks, nee, eine schöne Story. Ja. Und das ist dann vielleicht mal ein bisschen netter als das, was Alexa da gerade noch erzählen musste. Und ja, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal teasen für das, was wir jetzt gleich machen. Ja. Denn wir haben gleich einen Interviewtermin, wo wir im Moment so ein bisschen noch mit schlotternden Knien hier vor unserem Setup im Studio sitzen und furchtbar aufgeregt sind. Und wir haben es also wirklich geschafft, für das 40. Jubiläum, also die 40. Folge von Hookzilla, einen Interviewpartner uns zu sichern, der, glaube ich, ja, viel besser gar nicht sein kann, wenn es um den Bereich Skeptizismus geht. Das wird auf jeden Fall interessant, ja. Hoffen wir mal, dass wir da nicht völlig ablosen. Und wir hoffen mal, dass das gleich wirklich zustande kommt und wir nicht irgendwelche falschen Versprechungen gemacht haben. Gut, also das könnten dann höchstens noch irgendwelche technischen Probleme sein, aber ich glaube schon, dass das klappen wird. Und das ist das, was schon uns in der Woche öfter durch ein Kichern oder Freu, wer so auf Facebook oder auf Twitter uns gefolgt ist, darauf hingewiesen habe. Und wir werden noch nicht sagen, wer es ist, wer unser Interviewpartner sein wird. Das wollen wir noch ein bisschen geheim halten, weil das einfach schon so grandios ist. Das ist einfach der Oberknaller. Wir können aber gerne ein Spiel spielen. Und zwar können wir gerne das so handhaben, dass ihr entweder bei Facebook oder, wenn ihr das mögt, auch bei Twitter oder sonst wo, uns immer Fragen schickt, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, also das alte Ja oder Nein-Spiel. Und dann könnt ihr ja mal versuchen herauszufinden, wer unser Interviewpartner ist. Welche Schweine hätten es denn gern? Genau, ich würde euch aber bitten, dass ihr direkte Fragen, ist es denn jetzt der und die, dann an info@hookzilla.de schickt. Dann kann ich euch nämlich immer direkt die Antwort geben, ob ihr das geraten habt oder nicht. Und für die anderen bleibt es weiterhin spannend. Das haben wir ja damals schon bei unserem Audiorätsel so gemacht. Und ja, damit soll die Spannung noch ein bisschen hochgetrieben werden. Aber ich kann nur sagen, es wird sich sicherlich lohnen, nächste Woche auf unsere Homepage zu kommen und euch das anzuschauen. Wir werden eine reguläre Folge haben als 40. Episode und werden dieses Interview als Bonus im Special-Bereich haben, sodass ihr nächste Woche dann die doppelte Ladung Hookzilla bekommen werdet. Und das ist auch was wert. Wir sind heute ein bisschen kürzer, aber dafür dann das nächste Mal halt mit einem Doppelschlag. Und ich, für mich genommen, darf schon mal sagen, ein absoluter Paukenschlag. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alexa. Ja, ich sag gar nichts mehr. Ich bereite mich mental vor. Genau, auf das, was gleich passieren wird. Insofern wünschen wir euch allen eine schöne Woche mal wieder und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Hoffen, dass ihr euch so ein bisschen beteiligt an unserem Spiel, dass ihr auch so ein bisschen fiebrige Spannung empfinden werdet, was sich dann ereignen wird. Und entlassen euch wie immer in die nächste Woche mit immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hookzilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Hookzilla ist eine Record Show Production aus dem